Der Bauer schüttelte erst den Kopf, als der Prediger so sprach. Aber als er ihm verklärte, dass die Bäuerin ihm aufgetragen hatte, dafür zu sorgen, dass Wieschen ihr Versprechen hielt, da meinte er bloß noch, »Die junge glatte Dern ist viel zu schade für mich. Seht her!« Und dabei nahm er den Hut ab. »Halbig grau bin ich schon, denn ich habe doch allerlei aufhucken müssen in diesen Jahren. Und das Beste, was ich zu bieten hatte, zur Hälfte liegt es in Ödringen unter der Asche und zur Hälfte bei der Kirche unter dem Rasen. Das Mädchen verdient einen Mann, der ihr mehr zu bieten hat als wie ich.« Für den Tag schwieg der Prediger von der Sache. Aber nachdem er einmal wieder in Engensen gewesen war, kam er ab und zu darauf zurück und ließ nicht eher nach, als bis der Bauer sagte, »Wenn das Jahr sich gewendet hat, seitdem meine Johanna fort musste und Wieschen noch ebenso denkt, als wie sie zu euch gesagt hat, denn so soll es so werden, wie sie es mit meiner seligen Frau abgemacht hat. Der Kinder wegen wäre es mir schon am liebsten, sie kommt schon morgen, aber das wäre einmal gegen jede Art, und außerdem, ehe das Jahr nicht hinter mir ist, fasse ich keine Frau an. Dass ich das beim ersten Male getan habe, hat mich oft genug gedauert, wenn es auch nicht anders ging.« Eine Woche später war Wieschen da. Sie kam aber nicht allein, denn ihr Vater war bei ihr. Der Prediger hatte ihnen klar gemacht, dass die beiden Kinder je eher, je besser unter die Hand kämen, die sie fernerhin hüten sollte, und da hatte der alte Mann gesagt, »Und ich? An mich denkt wohl kein Mensch. Was bin ich denn, wenn Wieschen weg ist? Lieschen, die hat ihren Mann und ihre Kinder, die hat keine Zeit für mich. Wenn ihr mich mit in den Kauf nehmt, schlage ich ein, sonst kann aus dem Handel nichts werden.« Er hatte aber seine Hintergedanken, als er das sagte, denn wenn er auch seine Tochter nicht missen wollte, in der Hauptsache war es, dass er bei dem Prediger sein wollte. Denn wenn er dem in die Augen sah, dann vergaß er die dummen Gedanken, die er jetzt so oft hatte, und sah nicht die vielen weißen Gesichter mit den roten Löchern in der Stirn, bangte sich nicht vor den Männern, die mit einer Wiede um den Hals vor einer Birke hin und her gingen und an die er jedes Mal denken musste, wenn er einen Birkenbaum sah oder dem Pendel in der Kastenuhr. »Das ist mir gerade recht«, sagte der Prediger, der es wohl merkte, wohinaus der alte Mann wollte. »Und passt es sich für ihn auf dem neuen Hofe nicht, so ist er mir herzlich willkommen, denn in meinem Hause bin ich doch so allein wie der Dachs in seinem Loche, und jedweden geschlagenen Abend kann ich unmöglich bei dem Wolfsbauern sitzen.« Aber damit war dieser nun nicht zufrieden. Er räumte Drewes und Wieschen die großen Schlaftänze ein. Sie lebten nun so hin wie Bruder und Schwester, der Bauer und das Mädchen, und erst im Julmond kam es in Engensen zur Löft- und Ehestiftung. Aber obzwar sie damit schon vor der ganzen Freundschaft nach dem alten Brauche als Eheleute galten, die Ehedönse beschritten sie erst, als der Prediger sie zusammengegeben, denn das hatte er sich als Kuppelpelz ausbedungen. »Wisse«, sagte er zu dem Bauern, »ich bin selbst Bauernsohn und weiß wohl, dass die Löft als volle Ehe galt, ehe dass die kirchliche Trauung aufkam. Da wir diese aber nun einmal haben, so soll es sein, dass erst mit ihr eine christliche Ehe beginnt, vorzüglich in seinem Falle, wo er schon einen Hoferben hat, und dann auch, weil der Burvogt auch in diesen Dingen dem Dorfe ein Beispiel sein soll, und schließlich, weil er kein Junggeselle ist, der die Zeit nicht abwarten kann.« Er war sehr zufrieden gewesen, als der Bauer sofort einschlug und sagte, »Das ist ganz meine Meinung.« Es war bloß eine stille Hochzeit, denn dem Bräutigam war nicht nach Tanzen und Trinken zumute und der Braut erst recht nicht. Und zudem war Landestrauer, da kurz zuvor Herzog Christian mit Tod abgegangen war, und am letzten Ende waren die Zeiten nicht danach. Aber es war eine schöne Traurede, die der Prediger hielt, und es war manch einer im Dorfe, der da sagte, »In einer Weise ist eine Brutlacht wie diese doch anständiger, als wenn in einem Ende hin gesoffen und gefressen wird.« Die Braut war sehr still gewesen die ganzen Tage vorher, und unter der Trauung sah sie aus wie Kalk an der Kirchenwand, denn sie hatte zu viel Bange, dass der Bauer sie bloß gezwungen nahm. Am anderen Tage aber sah sie schon wieder aus wie immer, denn als sie mit ihrem Manne allein war, hatte er sie an der Hand genommen und ihr gesagt, Ich habe in der Zeit, die du hier warst, doch herausgefunden, dass ich innerlich noch nicht alt und kalt bin. Und dass ich es dir nicht gezeigt habe, wie gern ich dich habe, das tat ich, weil ich bis auf den heutigen Tag gelobt hatte, dich nicht anzufassen. Aber jetzt, Wieschen, und dabei fasste er sie um und gab ihr einen Kuss, bist du meine Frau. Und soweit es an mir liegt, soll es dich nicht bereuen, dass du es mir geworden bist. Da hatte die junge Frau erst so geweint, dass ihm ganz ängstlich zumute war. Aber als er ihr die Hände vom Gesicht machte, sah er, dass das Sonnenregen war, und seine Frau lachte und warf ihm die Arme um den Hals. Es war gut gewesen, dass auf der Hochzeit des Wolfsbauern bloß ein Tischtrunk gegeben hatte, denn am anderen Morgen wurde die halbe Jungmannschaft vom Peerhofsberge abgerufen. Lose Haufen von Schweden ließen sich in der Umgebung blicken und hausten schlimmer als das Vieh. Seitdem ihr König gefallen war, kannten sie keine Zucht mehr, und Frauen schänden und Kinder schinden, das war ihnen weiter nichts als ein kleiner Spaß. Aber der eine Haufen, der durch das Bruch ziehen wollte, lernte bald, dass es da auch Wintertagsgenitten gab. Als sie mit ihren Gäulen mühselig durch Schnee und Morast zogen, fingen die bleiernen Genitten an zu beißen, dass das Blut danach kam. »Tja«, sagte Wicken Ludolf, »wer nicht weiß, was Landesbrauch ist, der läuft dumm an.« Am Sonntag drei Könige hatten die Peerhobstler wieder gesungen. Und wenn die Welt voll Teufel wär. Es war an dem, was sie zu Ohren bekamen, war Mord und Brand. Wenn einmal eine Woche kein roter Schein am Himmel stand, nachdem die Sonne untergegangen war, dann vermissten die Leute beinahe etwas. Und nach einer Leiche am Straßenbord wurde nicht mehr hingesehen, als vordem nach einer verreckten Katze. Der Prediger hatte einen schweren Stand, dass er seine Gemeinde bei Christi Wort und Lehre hielt, denn wie an der Pest die Leiber, so siechten an der gräulichen Zeit die Seelen hin. Das Herz wollte ihm im Leibe stehen bleiben, wenn er erzählen hörte, in welcher Weise die Bauern an ihren Peinigern Rache nahmen, und er verjagte sich, als Schweven Kasper ihn in aller Seelenruhe erzählte, »In Brelingen hat ein einstelliger Bauer, der im Busche wohnt, seit einem halben Jahre einen von den Pappenheimern an der Kette im Stall liegen, so dass er aus dem Troge fressen muss. Der Mann hat ganz recht, die Hunde haben ihm seine Frau zu Schanden gemacht, und wer sich als Hund ausgibt, muss es wie ein Hund haben. Heute die Kaiserlichen, morgen die Schweden, das ging immer umschichtig. Den einen Tag hieß es, Weinhausen ist ausgeraubt, und hinterher, in Altenzelle ist der Pastor zu Tode geschlagen worden. Je länger es dauerte, umso schlimmer wurde es. Das platte Land wimmelte von Freibeutern und Bärenhäutern. Wenn es so beibleibt, knurrte Schütte, dann werden uns die Wieden knapp und wir müssen nachpflanzen. Und Wiegen Ludolf lachte, so viel Mühe machen wir uns schon lange nicht mehr, denn sonst hängen am Ende schon alle Birken voll und auf die Dauer ist das wirklich kein schöner Anblick. Mit dem Bleibengel geht es sowieso schneller. Ganz schlimm wurde es aber erst, als Herzog Georg, der Bruder des Landesherrn, wieder zu dem Kaiser überging, weil die Schweden ihn für einen Bauern kaufen wollten. Es war, als wenn die Hölle alle ihre Teufel auf einmal von sich gegeben hätte, und der Prediger sagte nichts mehr, wenn er hörte, wie die Bauern Gleiches mit Gleichem vergalten. Die Feldbestellung hatte meist ganz aufgehört, die Ställe standen leer, die Menschen gruben nach wilden Wurzeln und fraßen Mäuse und Ratten, Schnecken und Frösche, Hunde und Katzen, und manches Stück Fleisch, das in den Topf oder auf dem Rost kam, war nicht von einem Stück Vieh, und Wildbret war es auch nicht. Mancher, der bloß 100 Schritte von seinem Dorfe wegging, kam wohl wieder zurück, aber in Stücken, die unter dem Mantel getragen wurden, und die Eltern mussten aufpassen, wenn sie ihre Kinder behalten wollten. Der Prediger war noch keine 30 Jahre alt, da hatte er schon graue Haare über den Ohren, und die Falten, die er um den Mund hatte, waren so tief wie bei einem alten Manne. Dabei war es auf dem Peerhofsberge noch auszuhalten. War auch die Ernte schlecht gewesen, musste auch in jedem Hause Baumrinde in das Brot gebacken werden oder Eichelschrot, satt wurden sie noch immer, denn es wuchs allerlei in der Wohlt, dass es sie essen ließ, und an Wildbret und Fischen mangelte es niemals. Aber das Schlimmste für die Leute war, dass sie ewig Angst haben mussten, eines Tages könne ein so starker Haufen Kriegsvolk nach dem Dorfe hinfinden, dass sie sich seiner nicht mehr erwehren konnten. Auch dem Prediger wurde es oft schlecht unter dem Brusttuche. Um sich selber bangte er sich nicht. Doch seitdem in Engelsen Kroaten ziemlich schlimm gehaust hatten, aber schleunigst abziehen mussten, weil die Werwölfe dreimal so stark waren als sie, so dass keiner von dem Takelvolk mehr den Weg zurückfand, konnte er keine Nacht mehr ruhig schlafen, denn er musste immer und immer daran denken, wie es Thormanns Grete, die als Magd auf dem Dreveshofe diente, bei einer solchen Gelegenheit gehen konnte.